Nimmer wir kamen uns von alten Tagen erzählen kann. Er erzählte uns von einem großen Reich, einer Volksgemeinschaft, alle waren gleich. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, halt es durch Deutschland immer wieder. Weißem Haar, doch stand er treu zu dem, was einst ihm heilig war. Denn seinen Glauben hat er niemals verloren. Er hatte einen Neid auf den Führer geschworen. An diesem Neid fühlt er sich noch heute gebunden. Nicht auch das Reich am Boden zerstöckelt und geschunden. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, halt es durch Deutschland immer wieder. Zu Ende, doch er hoffte bis zuletzt doch noch auf die Wende. Dann war es so weit, die Krankheit warf ihn nieder. Seine letzten Worte waren: Das Reich kommt wieder. Doch ein Volk, ein Reich, ein Führer, halt es nun durch Deutschland immer wieder. Von jetzt an bis in der Ewigkeit, Deutschland, wir kommen nach dich bereit. Wir haben uns aber von den Schultern geladen und werden voll Stolz das Hakenkreuz tragen. Alter Mann, wir werden dich niemals vergessen. Alles, was wir tun, wollen wir stets an deinen Taten messen. Unser Vorbild ist die Waffen des Selbst. Und wir gedenken, Bruder und Fest. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, halt es nun durch Deutschland immer wieder. Von jetzt an bis in der Ewigkeit, Deutschland, wir kommen, mach dich bereit. Mach dich bereit.